Kundgabe 1434. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.05.1940. Und es wird die Welt erlöst sein von aller Sünde. Und es wird die Welt erlöst sein von aller Sünde. So hat einst der Herr gesprochen zu den Menschen. Er hat den Erlöser verkündet. Er hat den Menschen die Erlösung von aller Schuld verheißen. Und es hat Jesus Christus diese Verheißung erfüllt durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Wie aber steht die Welt, das heißt, die Menschen selbst, dieser Erlösung gegenüber? Es hat der Herr alles getan, um diese Verheißung zu erfüllen. Was aber muss der Mensch tun, um der göttlichen Verheißung teilhaftig zu werden? Er muss zuerst den Willen haben, sich erlösen zu lassen. Er muss also durch die Anerkennung Christi als Gottes Sohn und Erlöser der Welt zu denen gehören wollen, die erlöst wurden durch seinen Tod am Kreuze. Er muss bereit sein, die Gnaden des Erlösungswerkes in Empfang zu nehmen, als da ist ein durch inniges Gebet erstarkender Wille, der alles ausführbar werden lässt, also in die Tat umgesetzt werden kann. Es war zuvor der Wille durch die Macht des Widersachers gebunden, und es gab kein Mittel, sich aus dieser Macht zu befreien, denn es war der Mensch durch seine Sündenschuld zu schwach zur Gegenwehr. Die göttliche Liebe gab sich selbst dafür hin, dass die Macht des Widersachers gebrochen wurde, also der Wille des Menschen so stark werden konnte, um sich dieser Macht zu entwinden. Es muss also die Stärke des Willens erst einmal angefordert werden durch das Gebet. Und es muss gleichzeitig sich der Mensch zu einem liebenden Wesen gestalten, was ebenfalls ihm nun erst möglich ist durch das Liebeswerk des Herrn. Denn nur durch die Liebe wird die Sünde getilgt. Also muss der Mensch, der erlöst werden will von der Sünde, in der Liebe stehen. Also gleichsam von dem Strahl göttlicher Liebe durchdrungen sein, die Jesus Christus bewogen hat, sich für die Sündenschuld der Menschheit zu opfern. Es muss sich der Mensch bejahend einstellen zu dem großen Werk der Barmherzigkeit. Die Liebe Christi erkennen und selbst wollen, dass er in dem Kreis derer stehen darf, für die der Herr am Kreuz gestorben ist. Er muss das Erlösungswerk anerkennen und erlöst werden wollen. Es nimmt so nach die Gnaden des Erlösungswerkes in Anspruch, der um Jesu Willen Gottes Barmherzigkeit anrufet, der Jesus als Mittler zwischen sich und Gott um seine Fürbitte anfleht. So ihr den Vater in meinem Namen bittet, so wird er es euch geben. Um seines Sohnes Willen soll alle Sündenschuld getilgt werden. Um seines Sohnes Willen wird allen Menschen Vergebung der Sünden zugesichert. Wer also glaubt an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist, der durch seinen Tod am Kreuz die Welt erlöst hat von allen Sünden, der wird auch durch seinen Glauben erlöst werden. Denn er nimmt die Gnade an, die der Erlöser selbst ihm bietet. Er lässt sich durch seinen Willen erlösen. Er bejaht das Erlösungswerk. Er erkennt die übergroße göttliche Liebe. Er erkennt seine übergroße Schuld. Er erkennt seine Unwürdigkeit und seine Machtlosigkeit, sich selbst davon zu befreien. Er hebt flehend die Hände auf zu Christus und bittet um Erbarmen. Und also wird er frei von aller Schuld. Des Heilands Liebeswerk an der Menschheit kann erst dann in seiner Größe ermessen werden, wenn der Mensch die himmlischen Wonnen sowohl als auch die unsäglichen Leiden im Jenseits sich vorstellt, also den erlösten sowie den gebannten Zustand. Wenn er sich vorstellt, dass nur seine unendliche Liebe Jesus bewogen hat, unsagbare Schmerzen auf sich zu nehmen, um die Schmerzen den Seelen im Jenseits zu ersparen. Doch so seine Liebe nicht erkannt wird, also das Erlösungswerk des Herrn angezweifelt oder gar bestritten wird, schließt sich der Mensch selbst aus von dem Kreis derer, die der Herr erlöst hat durch seinen Tod am Kreuze. Denn so der Herr in seiner Liebe ihm das köstlichste Gnadengeschenk anbietet und erweiset es zurück, ist es seine eigene Schuld, wenn unsägliches Leid im Jenseits über ihn kommt. Ohne Jesus Christus kann kein Wesen erlöst werden, denn es war der Wille so lange gebunden, das heißt, in der Gewalt des Satans, wie Christus selbst diesen Willen nicht gelöst hatte. Die Lösung fand statt durch den Tod Christi am Kreuz. Der Herr starb für einen jeden, und also kann eines jeden Willen frei werden von der Gewalt des Gegners. Doch ohne die Erlösung ist die Macht dessen so groß, dass der Mensch allein nimmermehr sich ihr entwinden kann. Amen.